Wellen von Eduard von Kaiserling. Hörspielbearbeitung Peter Steinbach. Musik Henrik Albrecht. Regie Claudia Johanna Leist. Zweiter und letzter Teil. Mach die Lampe an, Hans. Nur kein Morgengrauen. Ja, den Tee haben wir uns verdient. Sie scheinen zu frieren, Baron. Ja, so ein Morgen auf dem Meere. Sie sehen in der Tat so aus, als hätte sie die nächtliche Bootstour ein wenig mitgenommen, Leutnant. Nein, nein, das war doch wunderschön. Leutnant Hilmar von Hamm legte seinen durchnässten Filzhut mit der niedergebogenen Krempe ab. Sein Gesicht mit den scharfen, gespannten Zügen, den schwarzen, unruhigen Augen sah sehr bleich, fast kränklich aus. Es war etwas Überfeinertes, Schwächliches an der ganzen Gestalt. Doch Alice gefiel das. Es gab ihr das Gefühl, einen Kameraden der eigenen Schwäche zu haben. Und der süße Duft der ägyptischen Zigarette schien wie aus einer Welt, die ihr befreundet war. So mittendrin zu sein bei den arbeitenden Fischern und das Boot geleitet durch die Brandung über weiße Schaumhügel in grau-grüne Wellentäler. Ja, ja, es war so schön, dass man lieber gar nicht davon sprechen sollte. Sehen Sie, Herr Baron, so macht es meine Frau immer. Wenn ihr etwas sehr gefällt, dann darf nicht gesprochen werden. Es ist dann heilig und kein anderer darf es berühren. Schenk uns ein, Doralice. Gieß etwas rum nach. Immerhin ist es schade, dass man nach so einer Nacht eine Art Katzenjammer hat. Den Katzenjammer der Weite. Das Land erscheint einem unendlich eng. Ja, dann ist es schon besser, seine Höhle dunkel zu machen und sich darin zu verkriechen. Unerträglich eng erscheint das Land, wolltest du sagen, Hans. Naturgesetz, dieses Auf und Ab der Gefühle. Und doch, ich fühle eine seltsame Befriedigung, wenn wir so viele Fische gefangen haben. Das ist doch ein greifbares Resultat einer Arbeit. Wenn ich einen fetten Dorsch halte, so weiß ich, was ich habe. Wenn ich ein Bild male, ja, weiß ich denn, ob es etwas ist oder nicht. Und ich erst. Wenn ich eine Stunde Rekruten gelehrt habe, sich wie Holzpuppen zu bewegen, wie soll ich da Befriedigung über ein Resultat fühlen? Ja, es ist schade, dass das Leben so selten bar bezahlt. Ihre Frau ist eingeschlafen. Und ich gehe. Die Sonne kommt. Draußen war es schon taghell. Über dem Horizont schossen die ersten goldenen Strahlen empor. Hilmar ging sehr schnell. Er wollte zu Hause sein, ehe die Sonne da war. Er wunderte sich über sich selber. Warum fühlte er sich elend? Die kleine Lollo hatte wohl recht. Doralice war so schön, dass man traurig wurde. Die arme kleine Lollo. Hilmar konnte nichts dafür. Aber wenn er jetzt an sie dachte, schien es ihm, als habe sie etwas vom Lande und vom Taglicht an sich. Familienmahlzeit, Familientisch, das ist für mich ein exquisiter Genuss. Eine Familienmahlzeit hat etwas Sakramentales. Sie ist das Fundamentale einer Familie. Solange es mit der Familienmahlzeit gut steht, kann es mit der Familie nicht schlecht stehen. Nun, wir haben Gott sei Dank noch andere Fundamente, lieber Herr Knospelius. Mein Schwager sagte zu meiner Schwester, Caroline, sollte ich vormittags sterben, so ist gar kein Grund, dass an dem Tag nicht ebenso pünktlich gegessen wird wie sonst. Nicht wahr? Ganz wie auf den großen Passagierdampfern, auf denen trotz des drohenden Untergangs noch das Diner nach allen Regeln serviert wird. Es ist gleichsam das Symbol der moralischen Ordnung. Ja, die Familie ist doch die Grundlage des Staates. Die Familie und der Grundbesitz. Allein die Steuer auf den Branntwein passt nicht dazu. Das sollte wohl auf eine Anekdote hinauslaufen. Ja, weniger witzig sein. Ich will morgen ein kleines ländliches Fest feiern und hoffe, die Herrschaften werden vollzählig erscheinen. Ich habe Nämlich Geburtstag. Feiere aber nur das Datum meiner Geburt. Das Älterwerden mag ja seine guten Seiten haben, aber zum Feiern wäre ja schließlich keine Veranlassung. Diese Welt hier ist doch recht fragwürdig. Allein besondere Eile herauszukommen hat man nicht, denn erstens ist das Programm dessen, was nachher kommt, nicht recht klar. Und zweitens erleben wir es dann ja noch früher noch. Ja, recht so, mein lieber Knospelius. Aber um auf mein Fest zurückzukommen. Ich habe das Ehepaar Grill eingeladen. Ich hoffe, es wird niemanden stören. Doch, allerdings. Aber dieses Ehepaar scheint für uns unvermeidlich zu sein. Unser unvermeidliches Schicksal. Bella. Ich sage ja nichts. Aber die Vergangenheit kann ich allerdings nicht auf sich beruhen lassen. Ich darf dann annehmen, dass mir meine Grills zugestanden werden. Liebe Bella, du musst zugestehen, dass uns diese Leute bisher nicht belästigt haben. Vielleicht war es gerade umgekehrt, Papa. Ich habe mit ihr geredet. Ja, und Lolo hat sie sogar geküsst. Ja. Wie schön für Lolo. So mancher Mann würde sich das ebenso wünschen. Verzeihung. Also, mein Fest ist gesichert. Ich erwarte die Herrschaften morgen Nachmittag im Birkenwäldchen bei der Waldhüterei. Das Meer ist ausgeschlossen. Es liegen Polster auf der Erde. Nehmen Sie alle Platz. Mein Diener wird gleich den Kaffee bringen. Die beiden jungen Damen, diese Kolumbinen hier, helfen mir ein wenig bei der Bewirtung. Leider tanzen heute auch die Mücken. Wo bleiben die denn? Sie werden schon noch kommen. Wen erwartet ihr denn noch? Da kommen sie. Wie schön sie wieder aussehen. Besonders die rote Korallenkette. Und sie setzt sich gleich neben Großmama. Sehr mutig von ihr. Es ist gut, dass sie sich herausgewagt haben ins Grüne. Herausgewagt? Ja, etwas Courage bedurfte es schon. Nun, daran scheint es doch sonst nicht zu mangeln. Wir sehen sie immer baden. Sie schwimmen hier ein bisschen zu kühn. Ja, ich schwimme gern. Vielleicht merkt man mir das an. Ich bitte, mit dem Tanze anzufangen. Baron Butler, Sie machen den Anfang. Darf ich bitten, meine Liebe? Ach, Butler, lass doch. Wir, die Alte. Oh. Der Herr Maler macht sich an die Baronin heran. Bravo. Und der Baron tanzt mit unserer Gräfin. Aha. Sehen Sie, wenn in unsere Gesellschaft mal ein fremdes Element kommt, das wirkt erregend wie Zitronensäure auf Soda, wie Brausepulver. Jeder sieht im Fremden ein Publikum. Ihre kleine Gräfin ist soweit ein liebes, nettes Ding. Schade um sie. Warum schade? Es wird jetzt vielleicht etwas Wertvolleres aus ihr. Das wäre doch nicht geworden mit dem alten Grafen Köln. Nein, nein, lieber Knospelius. Ich fürchte, wenn wir Frauen mal so ganz offen aus Reih und Glied treten, dann finden wir nirgendwo mehr Halt. Das Tanzen, diese Menschen, all das gab Doralice das Gefühl, als stünde sie wieder in jener Welt, die sie jetzt ein Jahr schon nur noch aus ihren Träumen kannte. Sie vergaß, dass sie hier fremd war und genoss es, gedankenlos lustig zu sein. Wie einst auf den Gesellschaften, wenn sie sich von ihrem Gemahl nicht beaufsichtigt fühlte. Und welch ein handlicher, bequemer Kamerad der Lustigkeit war doch so ein Leutnant. Man tanzte mit ihm so selbstverständlich, als hätte man das ganze Leben schon miteinander getanzt. Unser Leutnant steht auf der Höhe seiner Aufgabe. Als die Quadrille zu Ende war und alle wieder auf den Polstern saßen, war die Sonne untergegangen. Unter den Bäumen begann es schnell zu dämmern. Von der Seeseite kam ein Wehen, fuhr in die Birken und ließ sie erregt flüstern. Unten aber rauschte das Meer jetzt lauter. Jetzt bitte zum Feuerwerk. Künstliches Feuerwerk habe ich nicht. Mein Feuerwerk ist der Mond, der gerade jetzt aufgeht. Wenn ich also bitten darf. Oben auf dem Hügel stellten sich alle auf und schauten zu dem schwarzen Waldrande hinüber, über den der Mond groß und rot emporstieg. Als man dort eine Weile gestanden hatte und doch nichts Besonderes zu sagen wusste, trat man den Heimweg an. Hilma nahm Doralice in Beschlag. Sie sprachen von Pferden, vom Reiten und ihre Stimmen nahmen einen ruhevollen, vertraulichen Klang an. Bei ihrem letzten Rennen sind sie gestürzt, nicht wahr? Das ist meine Schuld. Das Erhaben da an der ganzen Chose ist gerade der Augenblick, in dem ich merke, dass alles Vernünftige von mir abfällt. Das Blut sinkt einem in den Ohren. Alles in einem ist kochend, heiß und zittert. Etwas in uns, das sonst offenbar in einem Käfig eingesperrt zu sein pflegt, kommt dann los. Nur eins sehen, nur eins wollen und auf das Ziel zujagen. Das ist eigentlich die einzige Art, wirklich zu leben. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen, Exzellenz. Wie Sie all diese Menschen zusammengebracht haben. Ich glaube, es ist Ihr Humor, den ich am meisten bewundere. Ihr immer gleichbleibender Humor. Danke, liebe Marlene. Trübsal blasen wir wohl alle mit unter. Aber Konzerte da mitzugeben, ist nicht empfehlenswert. Genau. Ja, das ist es ja, was ich meine. Ihr Humor. Alle drängten sich plötzlich auf einem Fleck zusammen. Und am Boden, hell vom Monde beschienen, lag Lollo, bleich mit geschlossenen Augen. Seine Ohnmacht. Lollo hatte mit Hans Grill getanzt und war still umgesunken. Nun aber stand sie schon wieder ein wenig schwankend und mit bleichem Gesicht auf ihren Vater und auf Hilma gestützt. Die Generalin blies zum Rückzug, die anderen folgten. Man nahm sich kaum Zeit, ein Abschiedswort an den Geheimrat zu richten. Ich habe mir gleich gedacht, dass nichts Gutes dabei herauskommt. Wenn ein alter Herr sich amüsieren will, so soll er doch woanders hingehen. Wozu sind meine Kinder dazu nötig? Machen Sie sich nichts draus, Herr Geheimrat. Es war ein schönes Fest. Und Sie waren die Königin, Doralice. Übertreiben Sie nicht. Schade, dass uns die kleine Lolo am Ende auseinandertrieb. Die Nerven. Ein streng behütetes Mädchen, das nicht mal einen Roman lesen darf, wird eines schönen Tages einem Leutnant ausgeliefert. Das richtet in der kleinen Seele zuweilen merkwürdige Verwirrungen an. Na, gleich viel, c'est la vie. Doralice hörte Hans in seinem Zimmer hin und her gehen. Den Kasten aufschließen, Stiefel werfen. Sie saß in ihrem Sessel und starrte in das Licht. Lebte in Gedanken mechanisch das heute Erlebte weiter. Die Glieder ein wenig matt von der Bewegung der Luft und all den Männeraugen, die sie begehrend angesehen hatten. Endlich kam Hans heraus. In seinen Mantel gehüllt, den Filzhut auf dem Kopfe, die hohen Stiefel an den Füßen. Ich werde heute Nacht noch mit Wadein auf Fischfang gehen. Gute Nacht. Gute Nacht, Hans. Du, Hans. Ja? Bist du eigentlich böse auf mich? Warum sollte ich das? Weil da heute so viele waren, die dich begehrten und die in dich verliebt sind. Nein, ich werde deshalb nicht knurrend um dich herumgehen. Ich will eine Frau, die mich liebt und nicht eine Beute. Und es ist doch auch gar nichts geschehen. Das ist gut. Hallo, Meister. Die ganze Nacht auf Fischfang und heute am Morgen schon wieder bei den Booten? Ja, das Wasser hat mich jetzt in seinen Fängen. Ich bin ganz unruhig. Das ist sowas wie Säuferdurst. Doralice, willst du nicht mitfahren? Nein, das Meer ist mir heute zu grau. Ich gehe in den Wald. Nehmen Sie mich mit, Meister. Meine Seele passt zu dem grauen Meer. Ich glaube, es reicht für heute. Ich war lang genug im Wasser. Kommt ihr mit nach Hause? Ich auf jeden Fall. Und du, Hilma? Weiß noch nicht. Wenn du segeln willst, Geh ruhig mit ihnen aufs Boot. Ich sag ja, ich weiß noch nicht. Er geht nicht zu den Booten. Lass ihn. Er geht die Düne hinauf, in den Wald. Sie sind das. Wollten Sie nicht segeln? Da Sie nicht auf dem Meere waren, schien das Meer mir so sinnlos. So, so. Sagen Sie, haben Sie keine Angst, hier mit mir gesehen zu werden? Es gilt in Ihren Kreisen sicher nicht als besonders schicklich. Das ist mir einerlei. Was erzählen Sie eigentlich so von mir, die anderen? Nichts. Sie sprechen nicht mehr darüber. Sie sprechen nicht mehr darüber. Ich bin also eine, die gestorben ist und die vergessen wird. Sie vergessen? Wie soll das wohl gehen? Kennen Sie den Friedhof am Meer? Knospelius hat ihn mir gezeigt. Ein Friedhof, von dem das Meer große Stücke fortspült. Schädel und Knochen, das... Die stillen Herzen gehen auf die Reise, sagt er dazu. Das kleine Ungeheuer. Er wollte sie ängstigen. Vor dem Todsein fürchte ich mich nicht. Man kann ja ohnehin nicht ewig auf der Welt sein, aber... Dass das Todsein so furchtbar nach Alleinsein klingt und... Ich kann nicht allein sein. Sie weinen ja. Nicht doch. Nein, nein. Nein, Sie dürfen nicht allein sein. Bitte, Emma, nein. Sie und allein sein, was für eine Verschwendung wäre das? Was für ein Versäumnis und... Was ist das Leben anderes als ein beständiges, dummes Versäumen der ganz, ganz kostbaren Augenblicke? Bitte, Emma, stehen Sie auf, gehen Sie nach Hause. Es ist besser so. Draußen hatte es zu regnen begonnen. Ein feiner, dichter Regen, der einen bleifarbenen Vorhang vor das Fenster zog. Das Zimmer füllte sich mit einem grauen, nüchternen Lichte. Agnes räumte das Geschirr ab, dann war auch sie fort. Doch Alice kam sich vor wie ein Reisender, der auf irgendeiner kleinen, verschollenen Station liegen bleibt und nun in dem hässlichen Stationszimmer sitzt und sich für eine Weile von der Melancholie eines Lebens eingefangen sieht, das nicht zu ihm gehört. Sie ging in ihr Schlafzimmer hinüber. Da standen die großen Koffer, die Graf Köhne ihr nachgesandt hatte. Das blaue Kleid, das sie so liebte, weiche, pfauenblaue Seide. Sie nahm es heraus und legte es an. Oh, du hast dich schön gemacht. Ich kenne dieses Kleid. Es war hier so grau und hässlich. Und da habe ich es angezogen. Aber sag mal, geht's dir nicht eigentlich um die Erinnerungen, die daran hängen? Nein, ich will überhaupt keine Erinnerungen. Ja, ja, hier war es grau und hässlich und da wolltest du etwas Schönes haben. Ich kann es ja wieder ausziehen. Ja, es ist nämlich hier im Haus etwas Fremde. Ich habe das Gefühl, als ob ein Modell bei mir wäre. Ein Modell? Nein, nein, nicht ein Modell. Es war dumm, was ich sagte. Nicht du, es ist das Kleid. Es gibt einen falschen Ton, quält mich wie Zahnweh. Du bist gekränkt, ich weiß, aber du wirst sehen, ich werde dir einen Rahmen schaffen, in dem du dich anziehen kannst wie eine Königin. Das kleine Häuschen. Etwas viel Schöneres. In München lässt sich jetzt viel machen. Ich werde eine Malschule gründen. Schau mich nicht so an. Wir sind nicht miteinander verfeindet und wir haben uns sehr viel zu sagen. Es funktioniert bloß nicht, weil irgendwas in unserer Liebe zu Ende ist und etwas Neues anfangen muss. Im Schloss damals, als wir uns trafen, da war ich etwas Neues. Ja, aber ich kann nicht immer wie damals ein Ereignis sein. Das habe ich gar nicht verlangt. Lass uns ans Meer gehen. Das Meer ist immer ein Ereignis. Meine Schar geht hier heute umher wie die Eisbären im Käfig. Zünden Sie alle Lampen an, Malvine, nur keine Dämmerung, die ist gefährlich. Und dann viel gutes Essen. Was machen die anderen? Der Herr Baron sieht immer wieder nach dem Barometer. Wedig und Nini spielen Dame. Bitte, Baudelaire, auf ein Wort. Gewiss, meine Liebe, was gibt's denn? Sie verschwinden im Nebenzimmer. Das wird wieder etwas geben. eine unverschämte Behauptung durch. Wenn überhaupt, ist das bei mir ein poetisches Bedürfnis. Kannst du etwas verstehen? Irgendwas von einem poetischen Bedürfnis. Stell bitte Hilma auf ein Wort. Gewiss, Herr Baron. Er springt, als hätte sein General ihn gerufen. Will dich, benimm dich! Nun, Bella, haben dich die beiden Männer ausgeschlossen? Wozu diese Konferenzen gut sind, weiß ich nicht. Jedenfalls tragen sie nicht gerade zur Gemütlichkeit bei. Nein, liebe Mutter, ich bin ungemütlich und prosaisch. Das hat man mir soeben bestätigt. Ich bin der Gendarm, den jeder braucht und den keiner mag. Aber Bella, manchmal muss man tüchtig dreinfahren. Aber immer besser kurz und scharf als lang und sauer. Wer ist denn sauer? Hilma. Hat er dir meinetwegen Vorwürfe gemacht? Komm auf die Veranda. Er hat ja recht. Dein Vater hat recht. Wenn du um meinetwillen leidest, dann bin ich ein gemeiner Hund. Ich weiß es jetzt. Sich lieben ist eine große Sache. Und da muss man auch die großen Sachen, Dinge tun können. Und warum soll ich nicht auch leiden, wenn du leidest? Nein, sag das nicht, Lolo. Ich habe nicht so einen schicksalsvollen Mund wie die Gräfin. Aber wart's ab, wir werden schon den richtigen Weg finden. Lolo, Lolo-Kind, kommt doch rein. Ihr holt euch ja den Tod. Wir müssen hinein. Nein, jetzt noch nicht. Du musst glücklich und sicher sein. Hilma, wo willst du hin? Ich kann da nicht wieder rein. Ich gehe ans Meer. Aber so sei doch vernünftig. Kinder, ihr werdet nass und vom Blitz erschlagen, wenn ihr nicht reinkommt. Wo ist denn der Leutnant? Trotz Regen und Wind stand vor dem hell erleuchteten Fenster der Gräfin eine kleine, verwachsene Gestalt, Knospelius. Sein regelmäßiges Profil hob sich scharf von den gelb beleuchteten Scheiben ab. Als er plötzlich verschwand, nahm ein anderer seinen Platz ein. Wie ein Schattenriss zeichnete sich die schmale Gestalt und das feine Profil des Leutnants vor dem Fenster ab. Oh, sieh mal, Steges Frau läuft am Strand hin und her. Er ist wohl noch nicht vom Fang zurück. Guten Morgen, Herr Leutnant. Gutes Segelwetter heute. Ich habe ein Boot klar machen lassen und ich wollte Sie, gnädige Frau, fragen, ob Sie vielleicht mitsegeln möchten. Ich glaube nicht, dass mein Mann das gestattet. Oh. Warum nicht? Heute ist wohl keine Gefahr und der junge Leutnant ist ein guter Segler. Ja, wenn es dir also vergnügt. Oh, dann ist es etwas anderes. Also dann wollen wir fahren, Hilma. Am liebsten hätte Hans Grill auf das Meer hinausgebrüllt und ihn fror hier in der heißen Mittagssonne. Für wen spielte er denn diese dumme Komödie des Vertrauens und der großmütigen Gelassenheit? Vertrauen? Was wusste er denn von dieser Frau? Er wusste nur, dass gegen den Gedanken, sie zu verlieren, sich jeder Tropfen seines Blutes sträubte. Sehen Sie, wenn Sie nicht mitgefahren wären, wenn Sie nicht hier säßen, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Aber ich wusste, es muss geschehen. Ja, gut, ich sitze ja hier, aber sagen Sie bitte jetzt nicht so private Sachen. Gewiss. Es ist auch gar nicht nötig. Aber Sie sollen es bequem haben, legen Sie sich das Polster in den Rücken. Und nun wäre nur noch zu bemerken, dass Sie etwas zufriedener aussehen können. Ach, wollen Sie mir auch sagen, wie ich bin? Nein. Ich meine nur diesen Blick in Ihren Augen, den von gestern Abend. Was ist das für ein Blick? Ich habe durch Ihr Fenster geschaut. Bitte? Ich tue das immer. Sie saßen auf ihrem Sessel und schauten nur vor sich hin. Ich weiß, es ist unerhört, aber ich würde noch viel unerhörtere Dinge tun. Sind Sie böse? Das sollte ich eigentlich sein. Später vielleicht, aber nicht jetzt. Geben Sie uns eine Zigarette. Gern. Ich werde auch das Segeln lernen. Dann brauchst du keinen fremden Leutnant, der dich mitnimmt. Hast du dich gut unterhalten? Ja, sehr gut. Oh, ja. Lass uns essen. Agnes hat Flundern in Petersiliensoße gekocht. Guten Appetit. Danke, Agnes. Sag mal, wäre das nichts für dich? Ich könnte mir denken, es wird dir gut tun, bei Agnes etwas kochen zu lernen. Hm? Willst du mich beschäftigen? Soll das der Anfang einer Erziehung für mich sein? Oh, nein, nein. Verzeih. Als Kind blieb mir eine Grete im Hals stecken. Vielleicht bin ich eine Wiedergeburt dieser Grete. Oh, sieh doch, aus dem Fenster. Dieser Sonnenuntergang. Farbe. Farbe und was für eine. Daraus könnte man 100.000 Mäntel für venezianische Madonnen schneiden. Doralice hatte plötzlich ein unerträglich starkes Verlangen nach dem Meere in der Mittagssonne, nach dem Segelboot, nach Helma. Wie es ja zuweilen geschieht, dass die Sehnsucht nach einer vergangenen glücklichen Stunde uns so stark anpackt, dass es schmerzt. Der junge Leutnant sagte, das Meer sei heute grün, durchsichtig und süß wie russische Marmelade. So, sagte er das? Ja. Ja, so ein junger Leutnant hat immer was mit Süßigkeiten zu tun. Und dann schenkt er sie her und ist nicht eher zufrieden, als bis er das ganze Meer zu Marmelade gemacht hat. Das ist so wie in den kleinen Karten hier. Man verschwindet, still in dem schwarzen Loch. Die Tür knarrt. Und die Welt voll schöner, erregender Möglichkeiten bleibt draußen. Wenn du unzufrieden bist, machst du wie ich. Ich fahre heute Nacht wieder hinaus auf das russische Marmeladenmeer. Gute Nacht. Wünsche Wohlsuchung. Dass sie jetzt immer in der Nacht vortreibt, das gehört sich doch nicht. Und dann mit dem Steak in diesem Suffkopf und seinem klapprigen Boot. Ein Wunder, dass er gestern noch nach Hause gefunden hat. Ich werde schlafen gehen, Agnes. Draußen war es sternhell. Ein sanfter Landwind brachte von den Kleefeldern und Föhrenwäldern Düfte herüber. Das Meer hatte heute ein seltsam zögerndes, lässiges Rauschen. Zeitweise schien es zu schweigen. Dann fuhr eine Welle auf und murmelte etwas. Und nach einer Weile erst erwachte eine andere und antwortete verträumt. Doralice hatte die Augen geschlossen und wollte ihren Gedanken nachhängen. Allein. Aus den Gedanken wurde ein Traum. Sie ging mit Hilma durch den Schlossgarten und plötzlich stand der alte Graf da. Nun sieht er uns. Aber nun ist es gleich. Und er beugte sich über sie und küsste sie. Wie kalt ihre Hände sind. Sie frieren vor Einsamkeit. Hilma, was machen Sie hier? Warum? Wo sollte ich denn sonst sein? Ihre Lippen sind so kalt. Bitte, bitte stehen Sie auf, Hilma. Lolo war wie jeden Abend mit Nini in ihre Giebelstube hinaufgestiegen und hatte sich zu Bett gelegt. Dort lag sie wach und schaute mit weit offenen Augen in das Dunkel hinein. Sie dachte ihren einen großen, unklaren Gedanken, den sie all diese Tage über mit sich herumgetragen hatte, der in ihr gewachsen, ja mächtig geworden war. Ein Opfer. Ein Opfer wollte sie bringen. Ich gehöre doch nicht mehr zu den anderen. Das wissen Sie doch ganz genau, Doralice. Nein, das weiß ich nicht, Hilma. Und es ist auch nicht gut so. Glauben Sie mir, es ist schlecht. Schlecht vielleicht, aber es ist unsere gemeinsame Schlechtigkeit. Ihre und meine. Und wenn die anderen uns verfluchen und verfemen, dann sind wir erst miteinander allein. So wie heute Mittag auf dem Meer. Dann können wir uns ein Leben erfinden, das ganz unser Leben ist. Unseres. Sie können nicht das Leben des Herrn Grill leben und ich kann nicht der Bräutigam meiner kleinen Heiligen sein. Sobald es im Hause still war, stand Lollo auf. Sie kleidete sich in ihren Badeanzug, hüllte sich in ihren Mantel und schlich hinaus. Draußen war die Nacht schwarz und warm. Am Himmel standen große, sehr helle Sterne. So hatte sie es erwartet. Das war in Ordnung. Als sie in Wardeins Anwesen noch Licht im Fenster sah, wollte sie herangehen und hineinschauen aus unklarem Verlangen nach noch mehr Bitterkeit und Schmerz. Morgen soll ich zu meinem Regiment zurück. Aber Sie, Doralice, werden mich bitten zu bleiben, nicht wahr? Hören Sie, Hilma. Sie werden sagen, dass ich bleiben soll und ich bleibe. Das Regiment, die Uniform, das alles zählt nicht. Und dann werden Sie diesen Herrn Grill bitten, Sie zu verlassen. Sprechen Sie nicht so, Hilma. Hans ist gut zu mir. Gut, gut. Gut, natürlich ist er gut. Alle sind Sie gut. Die anderen. Nur wir sind nicht gut. Wir können nicht gut sein. Darum soll man uns unseren eigenen Weg gehen lassen. Hilma, bitte, Sie müssen jetzt gehen. Ja. Ja, ja, jetzt gehe ich. Sie werden alles regeln, nicht wahr? Und dann komme ich wieder und dann... Lollo. Am Fenster stand Lollo. Und das weiße Gesicht schaute ernst in das Zimmer hinein. Sie sah Doralice im Sessel sitzen und Hilma neben ihr knien. Dann stieg sie ruhig zum Meere hinunter. Dort legte sie Mantel und Schuhe ab und ging ins Wasser. Schwarze Wellenhügel, in denen die Sterne sich spiegelten wie rege goldene Pünktchen, hoben sie empor und ließen sie wieder sanft in goldbestirnte Wellentiefen gleiten. All das Heiße, Enge, Drückende fiel von ihr ab. Sie wusste nur, dass sie glücklich war und dass sie weiter hinaus musste. Jojo! Ist sie tot? Ach, was? Wasser hat sie geschluckt und verfroren ist sie. Bei dieser Sandbank haben wir sie rausgefischt. Mattis sagt oben im Bohlenkopf Bescheid. Was gibt's denn da rein? Komischen Nachtfisch haben wir gefangen. So! Lolo! No, sie ist ja nicht tot. Er lief ganz gut. Macht nur die Augen nicht auf. Macht sich trocken und gibt dir heißen Tee. Lolo, aber Lolo! Die Städter man ihre Dummheiten unter sich ausmachen. Wir haben kein Tee versorgt. Warum haben Sie das nur getan, der Leutnant? Der Leutnant hat doch nur... Ich bring schnell Tee. Er kann nichts dafür. Das wusste ich schon, als ich Sie das erste Mal sah. Er wird nicht anders können, dachte ich. Und Sie können auch nichts dafür, dass Sie so schön sind. Nein, das will ich nicht. Er soll bei Ihnen bleiben. Er soll Sie lieben. Er soll. Er soll! Wo ist sie? Wo liegt sie? Hier ist der Tee. Ach Gott. Lolo. Hat sie heißen Tee? Ja, hier. Hier. Kind. Kind. Hat man je sowas gehört, dass ich das erleben muss? Was sind das für Geschichten? Trinkend, immer trinken. Gib mir mal ein Handtuch. Wir müssen ihr Haar trocknen. Zu meiner Zeit verlobte man sich auch, verliebte sich und war eifersüchtig. Aber gestorben sind wir daran nicht. Aber die heutige Jugend ist ja wie betrunken. Malvine, schafft sie nach Hause. Ja. Aber leise. Dass meine Tochter nicht aufwacht. Ja. Es ist genug, wenn morgen das Gerede anfängt. So. Und Sie, Doralice, gehen besser auch wieder ins Bett. Sie sind ganz blass. Trinken Sie vom Tee. Warten Sie. Ich setze mich ein wenig zu Ihnen. Nicht nötig, danke. Mir geht es gut. Das habe ich wirklich nicht vorausgesehen. Mit unserem Aufenthalt hier wird es wohl nun zu Ende sein. Schade. Sie, meine Liebe, habe ich immer verteidigt. Meine Tochter tat so, als seien Sie ein reißendes Tier. Nun ja, Sie sind dem alten Grafen davongelaufen. Das darf man wegen der Moral nicht tun. Aber es war doch eine dumme Heirat mit dem Alten. Und Sie haben sich von einem Maler entführen lassen. Nun gut, aber jetzt, meine Liebe, ist es genug. Man kann sich doch nicht immer entführen lassen. Davon kann doch keiner leben. Die Kleine hat nun mal diesen Bräutigam. Denken Sie, ich will ihn hier nehmen? Ich habe ihn ihr nicht ausgesucht. Er ist ihr gegeben worden. Und sie hat sich in ihn verliebt. Die Butlers besorgen so etwas immer gründlich. Doralice, Sie können ihn ihr doch lassen. Sie sind bildhübsch. Versuchen Sie doch, mit Ihrem Maler ordentlich zu leben. Er scheint ja ein guter Mensch zu sein. Entführen lassen, ja gut. Aber leben mit einem Mann, das ist die Kunst. Zusammenleben. Und glauben Sie mir, man kann sehr gut leben, ohne dass ein Mannsbild immer vor einem auf den Knien liegt. Tja, und dann noch eins. Wenn dieser junge Leutnant morgen zu Ihnen herrennt, dann sagen Sie ihm ein vernünftiges Wort. Sie haben ihn unvernünftig gemacht. Machen Sie ihn wieder vernünftig. So, und nun schlafen Sie. Ich packe mich wieder in meine Regenpelerine und mache mich auf in den Bullenkrug. Noch mehr von dem Tee, gnädige Frau? Das kommt davon. Hans ist auch schuld. Ich habe es ihm gesagt, was rennt er auch immer fort? Man passt doch auf, wenn man eine hat, die schon einmal fortgelaufen ist. Da hören Sie es, Doralice. Ja, aber Sie sollten Ihre Mariellen und Jungherrn ruhig etwas strammer anpacken. Ihr Morgentee, gnädige Frau. Hans ist vom Fischfang zurück. Und der junge Herr Leutnant war hier und wollte die Gnädige sprechen. Aber ich habe ihn weggeschickt. Ich will ihn nicht sehen. Ich will ihn nicht sehen, nie mehr. Die Gäste vom Bullenkruge haben nach dem Strandwächter geschickt wegen der Pferde. Sie wollen das Gepäck zur Bahn bringen. Ah, da kommt Hans. Ich lasse euch allein. Mein Gott, du sprich doch. Was kann ich sagen? Was habe ich für ein Recht? Das Recht, das du mir gegeben hast, kannst du mir nehmen und dem anderen geben, wie du es dem alten Herrn genommen und es mir gegeben hast. Anders ist es nicht. Du bist sehr gerecht, aber so ist es auch nicht. Hilmar ist fort, ganz fort. Er hat kein Recht. Ich brauche keinen, der vor mir niederkniet. Aber was hilft es? Was soll ich jetzt tun? Es wohl einsam hier werden. Wir können ja eine Weile still nebeneinander hergehen. Wenn sie erst einmal alle abgereist sind, tut hier keiner was. Und dann vielleicht besinnen wir uns wieder aufeinander. Das war also die Besinnung zwischen den beiden. Das stille Nebeneinander hergehen, von dem Hans gesprochen hatte. Sie hatte nicht gewusst, dass Menschen so viel miteinander schweigen konnten, wie Hans und sie es jetzt taten. Einmal jedoch musste der Augenblick kommen, dass sie beide zu voll von dem, das sie einander zu sagen hatten, es heraussagten. Die Stunde der großen Aussprache, der Versöhnung. Auf diese Stunde zu warten, war nun Doralices Beschäftigung in den langen, ereignislosen Tagen. Die Zeit ist hier einfach langsamer, meine Liebe. Die Tage, die Stunden und Minuten sind hier länger. Ach ja, hier geht alles so langsam. sehr, sehr langsam. Dafür werden wir gründlich. In der Stadt, da lebte ich von zerhackten Erlebnissen, von kleinen gehackten Geschichten und Gedanken. Hier erzählt man jede Geschichte ganz bis zu Ende. Denkt jeden Gedanken bis in seine letzten Tiefen. Und wird doch nie mit ihnen fertig. Da gibt es so ein indisches Märchen, da tragen die Bäume die schönen Mädchen. Aber diese Mädchen erblühen am Morgen und schon am Abend welken und sterben sie. Jetzt stelle ich mir vor, ein Insulaner pflückt sich solch eine schöne Frucht und hat für seine Liebesgeschichte nur bis zum Abend Zeit. Und doch glaube ich, seine Geschichte wird ebenso reich sein wie etwa die Liebesgeschichte unseres Nachbarjungen hier, der schon seit 7 Jahren mit Wardeins Tochter jeden Abend schweigend am Strand entlangläuft. Bleibt zu wünschen, dass diese Märchenmädchen es verstehen, ihre Liebe in einen einzigen Tag zu legen. Denn Männer verstehen so schrecklich langsam, Exzellenz. Wenn da am Morgen etwas vorkommt zwischen ihnen, dann werden diese armen Mädchen abends sterben, ohne dass die Männer sich ausgesprochen haben. Siehst du, Hans, jetzt sagst du mir nicht einmal mehr, dass du herausfährst. Du sprichst nicht. Du sagst nichts mehr. Ach, Kind. Mit dem Sprechen ist es so eine Sache. Man spricht und es klingt hart und sauer und hässlich. Man ist ungerecht und rücksichtslos. Das ist es ja nicht, was man will. Was willst du denn, Hans? Du! Ich will dir mit meinen Worten nicht wehtun und ich will nicht ungerecht sein gegen dich. Es kann hart sein, es kann ungerecht sein und rücksichtslos. Nur bitte nicht so, nicht so. An dieser Gerechtigkeit und an dieser Rücksicht stirbt man. Gut. Gut, morgen. Morgen wollen wir uns alles sagen. Alles, was wir bisher nur grollend gedacht oder dem Meere entgegengeschrien haben. Morgen. Für heute. Gute Nacht. Um Mitternacht rauschte das Meer so stark, als stünde das Häuschen mitten in den Wellen. Über dem Dach schienen schwere Gegenstände sausend durch die Luft zu fahren. Zuweilen war ausgelassenes, höhnisches Pfeifen zu hören. Oder ein Klagelaut kam schrill und verzweifelt. Und plötzlich wurde all das übertönt von dem mächtigen Rollen und Krachen des Donners. Die Nacht war ganz schwarz und schien voll wilden Getümmels. Ein Blitz zuckte auf und zeigte für einen Augenblick das seltsam veränderte Meer in blauem Lichte. Was muss der bei diesem Wetter draußen auf dem Meer sein? Ja, mit diesem Saufaus von Stege. Der ist zu faul, sein Boot in Ordnung zu halten. Das fällt ihm ja bald auseinander. Bei dem Sturm. Fröstelnd drückte sich Doralice in ihren Sessel und hüllte sich in die Decken. Es war qualvoll und furchtbar anstrengend, beständig auf die wirren Töne da draußen zu hören. Diese Töne, die je länger sie ihnen lauschte, umso ausdrucksvoller wurden, sich in gespenstische Gestalten wandelten. Ist der Hans wieder da? Leider nicht. Was muss er denn bloß immer nachts aufs Meer? Was soll das? Als ob wir nicht Fische genug hätten. Und dann noch mit dem Steak. Ich hef ihr das echt, aber die wollen nicht ob mich hören. Der Stimme wird wohl durchkommen mit seinem neuen Boot, aber der Steak? Naja, der mit sie noch in Kassen. Dann hef der Dübel früher als Molder Rotholben. Dann hef vielleicht für Nacht auch Glück. Hoffen wir's. Ich gehe mit den Männern zum Strand. Die schwere Arbeit des Wartens und Bangens musste wieder aufgenommen werden. Wenn Doralicens Gedanken der Spannung müde kraftlos wurden, waren sofort Bilder da. Farbige, belebte Traumbilder. Sie sah den Strand, gelb von Sonnenschein. Die Generalin im weißen Piquetkleid kämpfte mit dem Winde. Lollo stand, ein schmaler, roter Strich, in einem grünblauen Meere und Hans kam langsam durch den Sonnenschein auf Doralice zu. Du hast auf mich gewartet. Das ist schön. Sehr schön. Und Doralice fühlte, dass nun alles wieder gut sei. Fühlte es mit einer so starken und heißen Erschütterung der Freude, dass sie mit einem Ruck aus ihrem Sessel auffuhr und in das bleiche, sich sacht hin und her wiegende Gesicht der alten Agnes schaute. Sie müssen auch etwas essen, gnädige Frau. Danke, Agnes. In der Nacht legte sich der Sturm. Der Regen dauerte noch den ganzen Vormittag des nächsten Tages an. Erst am Nachmittage hörte er auf. Doralice ging zum Strand hinab, eilig, als warte dort jemand auf sie. Die Wellen hatten den Strand aufgepflügt. Ihr Fuß sank tief in Algen und Seetang ein. Unter dem eisengrauen Himmel lag das Meer, weiß von Schaum wie kochende Milch. Auf morgen also, sagte er mir noch. Dann wollte er mir alles sagen. Und nun... Mein Gott, was wir auch sagen. Wir nehmen ja unser Geheimnis doch mit. Welches Geheimnis? Nichts, nichts. Das war nur so ein Ausspruch, wenn man nichts Rechtes zu sagen weiß. Nein, nein, kein Geheimnis. Von denen, die uns nahestehen, wollen wir doch nichts Neues erfahren. Sie sollen sich immer wieder bestätigen, so wie wir sie kennen. Wir wollen bei ihnen nichts entdecken, was wir nicht schon wissen. Ich wollte wissen, ob er mich noch so liebt wie früher. Am vierten Tage nach der Sturmnacht kam die Nachricht, hinter dem Leuchtturm sei ein Boot an das Ufer gespült worden. Die Stegin berichtete später, es sei ihr Boot gewesen, übel zugerichtet. Sie habe, was übrig war, gleich an einen Fischer verkauft. Als Doralice und Agnes die kleine Kirche betraten, fanden sie alle Bänke dicht besetzt. An den teilnahmsvollen Blicken, die auf sie gerichtet waren, merkten sie, dass auf sie gewartet worden war. Auf der vordersten Bank neben der Stegin und ihren drei Kindern waren für sie Plätze freigehalten worden. Doralice konnte nicht weinen. Und weil sie fühlte, dass die Frauen sie deshalb verwundert und missbilligend ansahen, zog sie sich ihren Schleier vor das Gesicht. Doralice ging jetzt allein am Strand. Manchmal schien es ihr, als wollte das Meer sie zu etwas überreden. Zu etwas, gegen das sie sich sträubte, gegen das sie stritt. Zuweilen so heftig, dass sie laut Nein, nein in das Rauschen der Wellen hineinsprach. Mitunter versank sie gedankenlos in die Betrachtung der feinen Linien, die das Wasser auf den Sand geschrieben hatten. In den Anblick der zitronengelben, hellblauen und hellrosa Muscheln, die wie kleine Blumen über das Ufer gestreut waren. Der September ging zu Ende. Er hatte sommerwarme Tage gebracht. Der Hochwall stand schon in herbstlichem Laub. Die Moosdecke des Bodens war bunt von Schwämmen und Preiselbeeren. Woher kam das gedankenlose Glück, das Doralice hier manchmal empfand? Sie hatte doch ihren großen Schmerz, ihr Unglück. Wo waren sie? Dann eilte sie angstvoll hinunter ans Meer, um ihren Schmerz wiederzufinden. Ich denke, ich habe wohl auch solche Zeiten gehabt. An der Wirklichkeit liegt einem dann weniger als an den Träumen. Ja. In solchen Zeiten muss man den Träumen entgegenkommen. Man muss Orte aufsuchen, die den Träumen förderlich sind oder sie zumindest nicht stören. Solche Orte gibt es dort unten in Italien oder auf den griechischen Inseln. Ich habe gedacht, wenn Sie von hier fortgehen... Wohin soll ich denn gehen? Sie wissen doch, der einzige Ort, an dem mein Leben einen Sinn hat, ist hier. Ja, natürlich. Ich sage nur, wenn Sie fortgehen... Schließlich kommt der Winter, dann ist hier das Land auch nicht mehr dasselbe. Dann wäre so eine stille, südliche Bucht empfehlenswert. Blau, Sonnenschein, die Luft weich wie eine Puderquaste. Das Leben so selbstverständlich, dass man darüber nicht nachdenkt. So komponiert man an seiner Vergangenheit. Denn unsere Gegenwart könnten wir wohl verachten. Aber von seiner Vergangenheit will jeder etwas haben. Ich meine also, wenn Sie von hier fortgehen, so sollten wir an so eine stille Bucht gehen. Wir? Ja, ich sage wir, denn Sie müssen einen haben, der Sie begleitet und beschützt. Und sehen Sie, ich bin der geborene Begleiter. Sozusagen der geborene Vormund. Ich kompromittiere niemanden. Sehen Sie die Wellen dort? Jetzt ist die eine oben im Licht. Dann geht es abwärts in den Schatten. Ja, ich bin der geborene Kamerad des Wellentals. Wenn es wieder mal aufwärts geht, können Sie mich stehen lassen, das macht mir nichts. Mein ganzes Leben lang hat man mich stehen lassen. Ein interessanter, netter Herr, sagten die Menschen von mir und ließen mich stehen. Aber das ist ganz gleich. Es ist auch ganz gleich, dass das Zusammensein mit Ihnen für mich ein Erlebnis wäre. Es hätte auch nicht das Geringste zu bedeuten, wenn ich Ihnen eine Liebeserklärung machte. Man kann ein verkrümmtes Rückgrat und doch seine Sentiments haben. Aber die gehen einen dann ganz allein etwas an. Die Hauptsache ist, dass es für Sie das Richtige wäre. Ich danke Ihnen. Aber ich kann jetzt von hier nicht fort. Freilich. Freilich, wir haben Zeit. Wir haben hier gelernt, Zeit zu haben. Wir warten. Wir warten ruhig ab, bis das Meer uns freigibt. So kam es denn, dass als der Oktober die gelben Birkenblätter aus dem Hochwald auf das Meer trieb und das blassere Gold der Oktobersonne über den Wellen lag, das wunderliche Paar noch immer Tag für Tag am Strande entlang ging. Die schöne, bleiche Frau mit den wehenden Trauerschleiern und der kleine, verbogene Herr im langen, grauen Paletot, gefolgt von seinem Hühnerhunde, der missmutig und gelangweilt auf das Meer hinausgähnte. Sie warteten darauf, dass das Meer sie freigäbe. Wellen von Eduard von Kaiserling. Hörspielbearbeitung Peter Steinbach. Die Rollen und ihre Darsteller: Dora Lies, Effi Rabsilber. Hans Grill, Peter Davor. Knospelius, Ernst Jacobi. Generalin von Palico, Ingrid André. Fräulein Malvine Borg, Therese Dürrenberger. Frau von Butler, Julia Jäger. Baron von Butler, Helmut Zierl. Lollo, Kathleen Morgeneier. Leutnant Hilmar von Hamm, Tristan Pütter. Sowie Johanna Bergmann, Georg Büren, Daniel Rotaug und Dagmar von Kommin. Und als Erzähler Hans Krämer. Musik Henrik Albrecht. Technische Realisation Gertrud Melcher und Sebastian Nohl. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Georg Büren.